Der Titel des Buches Kundalini und Stöckelschuh. Es kriegt keine Widmung, wahrscheinlich. Es ist heute das Datum der Erstaufnahme dieses gesprochenen Sprachnotizen für das Buch. Der eigentliche Buchstart in der Realität, wenn man das so sagen kann, ist der 22.10. 11 Uhr und 11 Minuten in Wien, 23 Heckgasse, 23 für eventuelle Hobbyastrologen oder auch Ernstgemeinte. Der Titel des Buches, wie gesagt, Kundalini und Stöckelschuh. Auch wenn das, darunter kommt gleich in der Einleitung, auch wenn das also eventuell witzige Assoziationen mit sich bringt, wenn man das so sagt, bedeutet das nicht, dass es sich hier nicht um einen ernst gemeinten Lehrgang handelt. Und zwar ist es insofern wichtig, dass man versteht, dass es nicht wissenschaftlich trocken erklärt wird, das Thema, weil es sich um ein Thema handelt, das man im Endeffekt gar nicht anders erklären kann, außer mit einer gewissen erotischen Note, einem Unterton, der an der Grenze des bürgerlich akzeptablen Sexuellen liegt. Also, Meister, warum sehe ich dein Stirnchakra so leuchten? Fragt der freche Schüler. Siehst du nicht, die junge Dame, das ist doch eine Jüdin und ich glaube, die will ficken. Meister. Ja, okay. Das geht vielleicht zu weit. Und hier möchte ich einmal ganz klarstellen. Derjenige, der weiß, was Sache ist, ist auch ein Mensch. Ein Mensch mit Schwächen. Die oben zitierte Anekdote hat sich in der Realität nicht nur einmal zugetragen. Es gab genug chinesische Tao-Meister, die wirklich inspirierte, gute Lehrer waren, die tatsächlich von der sexuellen Freizügigkeit des Westens, sprich Amerika, etwa um 1980 herum, so überwältigt waren, dass solche Dinge tatsächlich stattgefunden haben. Und wo ist das Problem? Eigentlich ist es eine völlig normale, natürliche menschliche Reaktion, wenn man sich überlegt, wie patriarchalisch, machoistisch das China war und auch wahrscheinlich auch heute noch ist, zu der Zeit, wie diese Leute groß geworden sind. Ein Taumeister, der es nicht geschafft hat, ein sexuell befriedigtes Leben mit vielen Frauen zu leben, wenn er das gewünscht hat, und ich kenne keinen Mann, der das nicht in irgendeiner Form gewünscht hätte, dem muss man schon zugestehen, dass wenn er dann aus dem Kloster, in dem Enthaltsamkeit normal ist, wo man ausgeschlossen wird, wenn man anders lebt oder denkt, dann in eine Welt hineinversetzt wird, wo man der große Weise ist, alle Macht hat, im Sinne von, dass einem geglaubt wird, dass sich jeder bemüht, das zu tun, was man will, und einem, soweit es geht, zu helfen. Ja, Mann bleibt Mann, was soll's. Das war mir sehr wichtig zu unterstreichen. Ich kann leider nicht für weibliche Göttinnen oder erleuchtete Guru-Frauen oder ähnliches sprechen, weil ich nicht, dass ich mich da nicht auch orientieren könnte in der weiblichen Denkweise, aber weil ich als Mann ja eben in dieser Welt veröffentliche und daher meinen mannbezogenen Gesichtspunkt vertrete. Ich mit einem männlichen Körper kann nicht in dieser Art und dieser Qualität, in dieser Glaubwürdigkeit argumentieren, als wäre ich in einem weiblichen Körper. Soweit, um klarzustellen, dass mir beide Denkweisen gut vertraut sind, dass ich aber mich als Mann präsentiere. Außer meinem frechen Schüler habe ich noch einen bedachtsamen Schüler, einen hochintelligenten Schüler, einen Schüler mit Tiefgang, der den größten Tiefgang hat, und einen naiven Schüler. Das waren die männlichen. Dazu gibt es weibliche Schülerinnen, allerdings nicht so viele wie die Männer. Daher ist ja auch immer wieder mal das Problem, dass es zu wenig Frauen gibt in meinem Ashram. Ashram ist gut gesagt, keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Fest steht, dass diese fiktive Gruppe etwas repräsentiert, was auch in der Hippie-Zeit und in anderen Zeiten üblich war. Die gut aussehenden, begehrenswerten Männer haben die Frauen gekriegt, die sie gewollt haben. Die anderen haben halt keine gehabt. Also, die Mädels setzen sich zusammen aus einer typischen Manze, die wirklich die selbstsichere Frau ist, wie man sich das nur wünscht, aus einer hochintelligenten, zurückgezogenen, aber doch sehr bewusst als Frau und Psychologin agierenden, natürlich auch blonden Jungen. Das ist die Intelligente, also die eine ist die Manze, die andere ist Intelligente. Und dann kommt natürlich die Schüchterne. Die ist auch blond natürlich. Wer hätte denn eine Chance, wenn man schüchtern ist und nicht blond ist? Naja, bei diesem Männerüberschuss. Alle sehen natürlich fantastisch aus, ist klar, auch die Männer schauen gut aus. Und dann kommt das echte Weibchen. Damit haben wir ungefähr die Schüler beschrieben. Und um sie nicht auf die typischen Versprechungen, später wird alles urgut und ursuper in dem Buch, zu vertrösten, es gleich in medias res. Es folgt ein einfacher Kurs, wie man dauerhafte, beziehungsweise genauer gesagt lang andauernde, weil dauerhaft wäre ja auch Tag und Nacht und ewig. Das ist theoretisch möglich, aber wahrscheinlich nur ganz wenigen wirklich Erleuchteten. Zumindest aber über Minuten bis vielleicht eine Stunde lang Erleuchtung. Natürlich ist es auch eine Form der Erleuchtung, aber in erster Linie Ekstase leben und empfinden kann. Dieser Kurs erklärt das und ist kurz und schnell zu lesen.